stand in nur einem Klebstoffmantel. Männer unter den Autobahnbrücken ans Gummifeuer. Der Wildbeuter kam, seine rechte Hand in der blutigen Binde, mit Baskenmütze und Springerstiefeln. Er glich mit seinem Herrengesicht grad seinem alten Uhu-Famimen, besonders wenn er ins Glasauge schon mal ein goldgefasstes Monokel klemmte und Sätze redete wie in den alten Romanen. Durchreiser nannten sie ihn, und beim Rauchen von Rauschkraut und beim Feuerbier trinken lauschte man seinen Geschichten und Liedern. Beim letzten Mal gerade vom Balkan kommend sang er den Song von den toten Dörfern, in die die Wölfe zurückkommen ziehen, in den Moscheen und Kirchen grasen, und musste Blutrachen Junkie Dashko, der ihn deswegen erwürgen wollte, betäuben und mit einer Scherbe zur Ader lassen. Bescheid, das wusste er, wenn er zum Beispiel erklärte, weshalb die skeptischen Pfaffen und die gläubigen Bankherren siegten, die Revolutionäre versagten. Natürlich glaubte er nicht, dass durch Umverteilung noch etwas zu retten wäre, und nannte das Datum, wann die um den Erdball rasenden Vermögensströme in reißende Katarakte stürzen. Der endlose schwarze Freitag endlich beginnt. Durch und durch kannte er diesen Planeten, gezeichnet von hunderten Avantüren. Aleppo-Beule, wie Sir David Lindsay, die blutende Wunde an seiner Rechten, der Biss von einem Bluthund in Texas, die Zehen waren ihm alle erfroren bei der Belagerung Thules mit Inuits. Der Anschlag auf den chilenischen Marschall kostete ihn eine Niere, ein Auge. Chinesisch sprach er und alle sprachen Europas. Kinderschänder und Laber von Schafen war er gewiss nicht, das sind alles Lügen. Gut, alibi, rundherum hat er gevögelt, anbehalten den Klebstoffmantel. Geliebten schenkte er Marzipanrosen, bei Razzien war er einer der coolsten. Respektvoll grüßten ihn die Gendarmen, Professor nannten sie ihn und Meister. Rezitierte er Shakespeare-Sonette, dann träumten sogar die Undercover-Agenten. Aufgetaucht war er nicht mehr seit langem, Gerüchte ziehen mal wieder Schlieren, in Häckselmaschinen sei er geraten, vielleicht sogar habe man ihn gestoßen. Wildbeuter Ibrahim will seine Leiche von Krebsen zernagt und vorher geschändet gesichtet haben, und zwar in der Elbe. Dann aber hörte man wieder anderes, angeführt die Besetzung der Börsen, als Sprecher hätte er und als Maximo Lee. erzählt wieder unter den Autobahnbrücken, das Bernsteinzimmer hätte gefunden. Hause auf einer Karibikinsel, vermutlich bei seinem Freund Fidel Castro. Wahrscheinlicher ist, er führt die Brigaden, die Hakenkreuzspringer am Holocaust-Denkmal in der Reichshauptstadt neutralisieren. Genauso gut kann er aber ganz plötzlich am Gummifeuer wieder erscheinen, erzählen und singen von gestern und von morgen. Ja,